Paschkin war viel zu erfahren im Umgang mit rückständigen Elementen, um bei dergleichen schon die Fassung zu verlieren. »Auch du, Genosse Jatschew, könntest dir durchaus eine Freundin leisten. Die Rente berücksichtigt solche Minimalbedürfnisse.« »Oh, wie taktvoll von diesem Hundesohn«, kam Jatschews Stimme wieder aus dem Dunkeln. »Meine Rente langt nicht mal für Feinhirse, bloß für Grobhirse. Ich brauche aber was Fettiges, Sahne und Butter. Sag deiner Schlampe, sie soll mir Sahne in eine Flasche füllen, aber nicht so knapp.« Paschkins Frau kam ins Zimmer zurück mit dem Esspaket. »Olja, er will auch noch Sahne haben«, teilte ihr Paschkin mit. »Es wird ja immer schöner. Vielleicht besorgen wir ihm noch Seidenstoff für eine Hose. Nein, das geht zu weit.« »Sie möchte wohl, dass ich auf offener Straße den Rock zerfetze«, sagte Jatschew in seinem Blumenbeet. »Oder soll ich lieber einen Stein durchs Schlafzimmerfenster schmeißen, direkt auf ihre Frisiertoilette, wo sich die Visage einbalsamiert? Ich sehe schon, sie will unbedingt eine Abreibung.« Paschkins Frau fiel ein, dass Jatschew ihren Mann schon einmal bei der Gebietskontrollkommission angezeigt hatte. Einen ganzen Monat hatte die Untersuchung gedauert. Sogar am Vornamen und am Vatersnamen fand man etwas auszusetzen. Wieso Lew und Iljitsch? Entweder oder, aber nicht beides zusammen. Deshalb brachte sie dem Invaliden schleunigst eine Flasche Genossenschaftssahne. Nachdem Jatschew das Päckchen und die Flasche durchs Fenster in Empfang genommen hatte, räumte er endlich den Villengarten. »Die Qualität überprüfe ich zu Hause«, versprach er mit seiner Equipage an der Pforte haltend. »Wenn wieder fauliges Fleisch dabei ist oder Essensreste, dann macht euch auf einen Mauerstein in den Bauch gefasst. Menschlich gesehen bin ich wertvoller als ihr. Darum muss ich auch was Anständiges zu fressen haben.« Mit seiner Gattin endlich allein konnte Paschkin, obwohl Mitternacht schon näher kam, die Drohung des Krüppels noch immer nicht verwinden. Paschkins Frau hatte vor langer Weile nachzudenken gelernt, und ihr kam im Verlauf der stummen Familienszene ein Einfall. »Weißt du was, Ljowutschka? Du solltest diesen Jatschew auf irgendeine Weise organisieren. Und dann setzt du ihn, hopp, auf einen Posten. Er kann doch zum Beispiel das Versehrtenwesen leiten. Jeder Mensch braucht wenigstens eine kleine herrschende Rolle. Gleich ist er zufrieden und anständig. Nein, wie arglos du doch bist, Ljowutschka. Ein richtiger kleiner dummer Jan.« Paschkin, dies hörend, wurde von solcher Liebe und Zuversicht ergriffen, dass er zum eigentlichen Daseinswesen zurückfand. »Olguscha, mein Haselmäuschen, einfach phänomenal. Was für ein Gespür du für die Massen hast. Komm her, ich will mich dir organisatorisch anschließen.« Er drückte seinen Kopf an den Frauenkörper und verstummte, selig vor Glück und Geborgenheit. Im Garten nahm die Nacht ihren Fortgang. In weiter Ferne quietschte Jatschews Karren, für alle niederen Bewohner der Stadt ein sicheres Zeichen dafür, dass die Butterversorgung wieder mal zusammengebrochen war. Jatschew verwandte nämlich zur Schmierung seines Gefährts ausschließlich Butter, die er wohlhabenden Persönlichkeiten abpresste. Er veraste das Molkereiprodukt absichtlich, um zu verhindern, dass dem Körper der Bourgeoisie neue Kräfte wuchsen. Als Nahrungsmittel hingegen verschmäht er die Wohlstandssubstanz. Seit Tagen schon hatte Jatschew das Bedürfnis, Nikita Tschiklin wiederzusehen, deshalb lenkte er jetzt seinen Karren in Richtung Baugrube. »Nikita«, rief Jatschew bei der Schlafbaracke angelangt. Sein Ruf verhallte, und es war, als seien die Stille der Nacht und die Wehmut des von Dunkelheit gedämpften Lebens noch eindringlicher geworden. Aus der Baracke kam keine Antwort, zu hören war nur dürftiges Atmen. »Ohne Schlaf wären die Arbeiter alle längst zugrunde gegangen«, dachte Jatschew und rollte geräuschlos weiter. Aber aus der Schlucht kamen zwei Gestalten auf ihn zu, und er geriet in den Schein der Petroleumlaternen, die sie bei sich trugen. »Wieso bist du so kurz?«, fragte eine Stimme, die Safronow gehörte. »Weil mich das Kapital halbiert und gestutzt hat. Aber ist der eine von euch nicht Nikita?« »Das ist ja gar kein Tier, sondern ein richtiger Mensch«, äußerte Safronow. »Tschiklin, sag ihm, welcher von uns beiden du bist.« Tschiklin leuchtete Jatschews Gesicht und Torso ab. »Was ist, Jatschew?«, fragte er leise. »Möchtest du Grützbrei? Komm, es ist noch welcher übrig.« Tschiklin fürchtete, Jatschew könnte sich durch das Angebot gekränkt fühlen. Er solle den Brei in der Überzeugung essen, er sei wertlos zum Wegwerfen bestimmt. Jatschew hatte Tschiklin schon früher des Öfteren besucht, als diese noch auf dem Fluss bei der Räumung der Fahrrinne arbeitete. Er hatte es getan, um von der Arbeiterklasse versorgt zu werden, doch in diesem Sommer vollzog er plötzlich einen Kurswechsel und ließ die Spitzenklasse für seine Ernährung aufkommen, weil er glaubte, auf diese Weise die Besitzlosen auf ihrem Weg ins kommende Glück zu unterstützen. »Ich hatte Sehnsucht nach dir«, bekannte Jatschew. »Die Aasbande nimmt überhand. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Und ich wollte dich fragen, wann ihr endlich mit eurem Hirngespinst fertig werdet, damit wir die Stadt niederbrennen können.« »Aus solchem Unkraut sollen wir nun Weizen züchten«, sagte Safronow. »Wir schuften uns die Eingeweide aus dem Leib für das Gemeinschaftshaus, und der da verbreitet die Losung, dass unsere geistige Verfassung bloß ein Hirngespinst ist und dass uns jedes Moment für Vernunftgefühle abgeht.« Safronow wusste, dass der Sozialismus eine wissenschaftliche Angelegenheit war. Daher war er stets bemüht, sich wissenschaftlich logisch auszudrücken und seinen Formulierungen einen doppelten Sinn zu verleihen, den eigentlichen und einen zusätzlichen, wie ihn jedes andere Material auch hatte. Die drei waren bei der Baracke angelangt und gingen hinein. Wostschew holte den in eine Wattejacke gewickelten Kochkessel aus der Ecke und die Nachzügler machten sich darüber her. Tschiklin und Safronow waren völlig durchgefroren, ihre Kleider durchnässt und Lehm beschmiert. Sie hatten eine unterirdische Quelle in der Baugrube freigegraben und dann mit einer Lehmbarriere abgeriegelt. Jatschew wickelte sein Esspaket nicht aus, sondern aß mit den anderen Brei. Er wollte nicht einfach satt werden, sondern sein Gefühl der Zugehörigkeit bestätigt finden. Nach dem Essen gingen Tschiklin und Safronow nach draußen, um vor dem Schlafengehen frische Luft zu schnappen und sich noch ein wenig umzusehen. Sie standen eine ganze Weile. Die dunkle Sternennacht ließ sich weder mit den zähen Bodenmassen der Schlucht noch mit dem stockenden Atem der schlafenden Erdarbeiter in Einklang bringen. Sobald man den Blick nach unten wandte, auf die verdorrende Nichtigkeit des Bodens und des Grases, das gedrängt und darbend dahinvegetierte, so erschien einem das Leben bar aller Hoffnung. Die Dürftigkeit des Gesamtirdischen und der trostlose kulturelle Tiefstand der Menschen deprimierten Safronow immer wieder aufs Neue und erschütterten die Grundfesten seiner ideologischen Überzeugung. Er begann sogar an der glücklichen Zukunft zu zweifeln, die er sich in Gestalt eines tiefblauen Sommers, durchstrahlt von einer starren Sonne, vorstellte. Zu verworren und aussichtslos wirkte alles, was sich Tag und Nacht darbot. »Tschiklin, warum bist du solch ein Schweiger? Sag oder tu doch was, das mir Freude macht.« »Soll ich dir vielleicht um den Hals fallen?«, antwortete Tschiklin. »Wir müssen die Baugrube ausschachten und weiter nichts. Übrigens, du solltest mal ein Wort mit den Neuen reden, die uns das Arbeitsamt geschickt hat. Sie schonen ihren Körper, als ob er ihnen Wunder was wert wäre.« »Das kann ich machen, ohne weiteres. Diese Hirten und Bürohengste krempel ich um zu Vertretern der Arbeiterklasse. Nachher schachten sie so, dass ihnen die sterbliche Seele ausgetrieben wird. Bloß, Nikita, warum sieht das Feld so trübselig aus? Besteht denn das Weltinnerste aus lauter Gram? Und ist der Fünf-Jahr-Plan nur in unseren Herzen?« Tschiklins Kopf war klein, steinhart und von dichtem Haar überwuchert. Sein Leben lang hatte Tschiklin Erde geschippt oder gestampft. Zum Denken war er dabei nicht gekommen. Und so wusste er auf Safronows zweiflerische Fragen nichts zu antworten. Sie seufzten in die eingetretene Stille hinein und gingen schlafen. Jatschew schlief schon, so gut es ging, auf seinen Karren hingekrümmt. Wostschew aber lag auf dem Rücken und hielt die Augen mit der Ausdauer des Wissbegierigen offen. »Ihr habt gesagt, dass ihr über alles auf der Welt Bescheid wisst. Dabei könnt ihr nur in der Erde wühlen und schlafen. Ich werde wohl nicht bei euch bleiben. Lieber will ich von Kolchos zu Kolchos wandern und betteln. Wo ich auch bin, ohne die Wahrheit schäme ich mich zu leben.« Safronos Gesicht nahm wieder die alte Überlegenheitsmiene an und mit ihr begann er in elegant befehlshaberischem Schritt vor den Füßen der Schlafenden auf und ab zu gehen. »Genosse, sagen Sie doch bitte, in welcher Form wünschen Sie dieses Erzeugnis in Empfang zu nehmen, rund oder flüssig?« »Lass in den Frieden«, mischte sich Chiklin ein. »Wir leben doch alle in einer leeren Welt. Oder hast du etwa Seelenfrieden?« Safronow, der alles Schöne im Leben und besonders die höflich gebildeten Manieren schätzte, zeigte Verständnis für Woschews schweres Los. Zugleich befand er sich jedoch in Alarmstimmung. Womöglich war die Wahrheit nichts anderes als der Klassenfeind. In dieser Gestalt konnte er sich sogar in Träume und Fantasievorstellungen einschleichen. »Genosse Chiklin, enthalte dich einstweilen solcher Deklarationen«, sagte Safronow mit allem Nachdruck. »Die Frage steht prinzipiell und ist daher unter voller Berücksichtigung der Theorie der Gefühle und der Massenpsychose zu verabschieden.« »Schluss jetzt, Safronow. Du kürzt mir, wie man so sagt, den Arbeitslohn«, sagte Kaslow, aus dem Schlaf gerissen. »Gewöhn dir gefälligst ab, das Wort zu ergreifen, wenn ich gerade schlafe. Sonst zeige ich dich schriftlich an. Verlass dich drauf. Der Schlaf rechnet mit zum Arbeitslohn. Das werden die dir da oben schon klar machen.« Safronow entließ seinem Mund einen undefinierbaren Mahnlaut und sagte dann mit Donnerstimme, »Ich muss doch sehr bitten. Schlafen Sie gefälligst normal, Genosse Kaslow. Offenbar ist hier nervöse Intelligenzlerklasse vertreten, bei der jede Lautäußerung sofort in Bürokratismus umschlägt. Kaslow, du hast doch angeblich allerhand Grütze im Kopf, liegst deshalb mitten unter der Avantgarde. Nun stütze dich mal auf und erkläre uns, wie kommt es, dass die Bourgeoisie dem Genossen Woschew kein Verzeichnis des toten Weltinventars hinterlassen hat, weshalb er nun verelendet und höchst lächerlich dahinleben muss?« Doch Kaslow schlief schon wieder und spürte nur noch die Tiefen seines Körpers. Woschew drehte sich mit dem Gesicht zur Erde und beklagte sich flüsternd bei sich selbst über das rätselhafte Leben, in das man ihn rücksichtslos hineingeboren hatte. Nun lagen auch die Letzten vom Schlaf überwältigt. In der aufziehenden Morgendämmerung war die Nacht wie erstarrt. Nur ein einzelnes kleines Tier ließ irgendwo am heller werdenden, sich langsam erwärmenden Horizont seinen Ruf ertönen, vor Schmerz oder aus Freude. Chiklin setzte sich unter den Schlafenden auf und gab sich stumm seinem Lebensgefühl hin. Er liebte es, in der Stille dazusitzen und einfach das anzuschauen, was sich seinen Augen darbot. Mit dem Denken hatte er große Schwierigkeiten, worunter er sehr litt. Es blieb ihm nichts als fühlen und sich wortlos erregen. Je länger er unbeweglich dasaß, desto mehr verdichtete sich seine Trostlosigkeit, bis er schließlich aufstand und die Arme gegen die Barackenwand stemmte, nur um einen Widerstand zu fühlen, gegen den er angehen konnte. Der Schlaf war ihm vergangen. Er hätte lieber mit Mädchen und vielem Volk getanzt, im Freien und am Geäst eines Baumes, so wie in alten Zeiten, als er noch in der Kachel- und Fliesenfabrik arbeitete. Dort war es einmal geschehen, dass ihm die Tochter des Fabrikherrn einen hastigen Kuss gegeben hatte. Es war an einem Tag im Juni, er war auf dem Weg zum Tonschneider, sie kam ihm auf der Stiege entgegen und plötzlich hob sie sich auf kleidverhüllten Zehenspitzen zu ihm empor, fasste ihn an den Schultern und küsste ihn mit ihren vollen, schweigenden Lippen auf die flaumig-bärtige Wange. Chiklin konnte sich nicht entsinnen, wie sie ausgesehen hatte, noch von welchem Wesen sie war, er wusste nur noch, dass sie ihm damals nicht gefiel, weil sie ihm schamlos erschien. Und so war er, ohne stehen zu bleiben, an ihr vorübergegangen, sie aber hatte möglicherweise später geweint, denn es war ja aus Großmut geschehen. Chiklin zog sich die alte typhusgelbe Jacke über, seine erste und einzige seit der Niederwerfung der Bourgeoisie, und für die Nacht gerüstet, als wäre es Winter, wollte er ein Stück gehen, irgendetwas unternehmen und sich dann in den Morgentau legen, um vielleicht wieder einzuschlafen. Ein Mann, den Chiklin nicht sogleich erkannte, kam zum Nachtquartier der Erdarbeiter und blieb in der dunklen Tür stehen. »Sie schlafen ja noch nicht, Genosse Tschiklin«, sagte Pruschewski. »Auch ich wandere ruhelos umher, weil ich nicht schlafen kann. Die ganze Zeit ist mir, als ob ich jemanden suchen müsste, ihn aber nicht finden kann.« Tschiklin bewunderte den Ingenieur wegen seiner Intelligenz, da ihm aber die passende verständnisinnige Antwort nicht einfallen wollte, schwieg er verlegen. Pruschewski setzte sich auf die Bank und senkte den Kopf. Seit er beschlossen hatte, von der Welt zu verschwinden, mied er nicht mehr gehemmt die Menschen, sondern suchte ihre Nähe. »Bitte verzeihen Sie, Genosse Tschiklin, zu Hause bin ich ganz allein und finde keine Ruhe. Kann ich hier bis zum Morgen sitzen bleiben?« »Warum denn nicht?« sagte Tschiklin. »In unserer Mitte wirst du ruhig schlafen. Leg dich auf meinen Platz. Ich finde schon einen anderen.« »Nein, ich möchte lieber sitzen bleiben. Zu Hause wurde mir auf einmal traurig und bange zumute. Ich weiß einfach nicht, was ich dagegen machen soll. Aber bitte denken Sie nicht sonst was von mir.« Tschiklin dachte überhaupt nichts. »Bleib für immer hier«, sagte er. »Wir beschützen dich. Du brauchst keine Angst mehr zu haben.« Pruschewski saß in seine Stimmungen versunken da. Die Lampe beschien das ernste Gesicht, dem jede Daseinsfreude fremd war. Er bereute jetzt die unüberlegte Regung, die ihn hierher geführt hatte. Ohnehin hatte er nicht mehr lange bis zu seinem Tode und bis zur Gesamtauflösung zu leiden. Safronow, vom Stimmengeräusch erwacht, hob das eine Augenlid leicht an und überlegte, welche Linie in Bezug auf den vor ihm sitzenden Vertreter der Intelligenz die sicherste sei. Als er sich darüber klar geworden war, sagte er: »Genosse Pruschewski, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich den Kopf zerbrochen, um ordnungsgemäß den proletarischen Gemeinschaftswohnraum zu planen. Und jetzt sehe ich, dass Sie mitten in der Nacht unter den Proletariermassen auftauchen, als ob der Leibhaftige hinter Ihnen her wäre. Aber weil der Kurs auf Spezialisten steht, können Sie sich hier hinlegen, mir gegenüber. Wenn Sie andauernd mein Gesicht vor Augen haben, werden Sie gut schlafen.« Auch Jartschew war auf seinem Karren erwacht. »Vielleicht hat er Hunger«, fragte er auf Pruschewski weisend. »Ich hätte hier Lebensmittel, die von Burschnis stammen.« »Wieso von Burschnis? Haben die überhaupt den richtigen Nährwert, Genosse?« wunderte sich Safronow. »Wo sind Sie eigentlich mit dem bourgeoisen Personenkreis in Berührung gekommen?« »Maul halten, du Nulpe«, antwortete Jartschew. »Deine Sache ist es, in diesem Leben heil zu bleiben, meine abzukratzen und anderen Platz zu machen.« »Hab keine Angst«, sagte Tschiklin zu Pruschewski. »Leg dich hin und mach die Augen zu. Wenn's dich gruselt, brauchst du bloß nach mir zu rufen.« Pruschewski ging gebückt, so geräuschlos wie möglich, zu Tschiklins Schlafplatz und legte sich hin in all seinen Sachen. Tschiklin zog sich die Wattejacke aus und warf sie Pruschewski über die Füße. »Ich habe schon 4 Monate keinen Gewerkschaftsbeitrag mehr bezahlt. Ich habe es immer wieder verschoben«, sagte Pruschewski leise, während er sich fröstelnd die Wattejacke überdeckte. »Damit haben Sie automatisch die Mitgliedschaft verloren, das ist mal Fakt«, teilte ihm Safronow mit. »Schlaft und redet nicht«, sagte Tschiklin. Er ging nach draußen, um in der trostlosen Nacht allein zu sein. Am nächsten Morgen stand Kaslow lange vor Pruschewskis schlafendem Körper. Er litt, weil hier eine leitende, intelligente Persönlichkeit wie ein minderer Staatsbürger am Boden unter den lagernden Massen schlief und im Begriff war, ihre Autorität zu verlieren. Dieser unerhörte Umstand gab Kaslow schwer zu denken. Er durfte und wollte nicht zulassen, dass durch die ungemäße Verhaltenslinie des Bauleiters ein gesamtstaatlicher Schaden entstand. Aufs Höchste alarmiert wusch er sich in aller Hast, um voll aktionsbereit zu sein. In solchen Lebensminuten, in den Augenblicken drohender Gefahr, verspürte Kaslow in seinem Innersten einen glühenden Gesellschaftsenthusiasmus, den er sogleich in Heldentaten umsetzen wollte, um mit Freuden zu sterben, auf dass die gesamte Klasse endlich von ihm erführe und an seiner Leiche weinte. Bewusstseinsstark näherte er sich Pruschewski und weckte ihn. »Gehen Sie in Ihre Wohnung, Genosse Bauleiter«, sagte er kaltblütig. »Unsere Arbeiter sind noch nicht zum vollen Verständnis der Dinge vorgestoßen und für Sie wird es schwierig, Ihre Stellung weiter zu bekleiden.« »Das geht Sie nichts an«, antwortete Pruschewski. »Verzeihung? Doch. entgegnete Kaslow. Jeder Bürger ist, wie man so sagt, verpflichtet, die ihm gegebene Direktive zu tragen. Sie aber lassen die ihre fallen und richten sich nach den rückständigen Elementen. Wo soll das hinführen? Ich werde den Instanzenweg beschreiten. Sie untergraben unsere Linie, stellen sich gegen Tempo und Kurs. Jawohl! Jartschew kaute auf seinem Zahnfleisch und schwieg. Er nahm sich vor, Kaslow, diesem karrieresüchtigen Hundesohn, einen Schlag in die Magengrube zu verpassen, wenn auch nicht sofort, so doch im Verlauf des heutigen Tages. Wostschew hörte zwar den Wort Tumult, blieb aber still liegen, nach wie vor außerstande, das Leben zu begreifen. Ach, wäre ich doch als Mücke auf die Welt gekommen. Sie hat ein kurzes Erdenlos, schlussfolgerte er. Pruschewski erhob sich von seinem Lager, ohne Kaslow weiterer Worte zu würdigen. Er sah Wostschew wiedererkennend an und ließ seinen Blick über die Schlafenden wandern, als wollte er sich qualvoll mitteilen oder zumindest eine Bitte aussprechen, doch schon trat wieder der Ausdruck von Traurigkeit wie eine Form von Ermüdung in sein Gesicht und er ging langsam hinaus. Tschiklin, der aus dem Morgenrot zu kommen schien, sagte zu ihm, »Wenn dir heute Abend wieder gruselig ist, dann komm zu uns schlafen. Und auch wenn du was brauchst, sag es mir.« Pruschewski antwortete nicht und sie setzten ihren Weg gemeinsam fort. Trübselig und schwül nahm der lange Tag seinen Anfang. Die Sonne hing gleichgültig wie in Blindheit über der armseligen, tiefgeduckten Erde. Doch ein besserer Daseinsort war dem Leben nicht beschieden. »Einst, vor langer Zeit, ich war fast noch ein Kind«, sagte Pruschewski, »da ging eine Frau an mir vorüber, nicht älter als ich damals. Das war, glaube ich, im Juni oder Juli, und an jenem Tag begann mein Leiden und Sehnen. Ich begriff und durchschaute auf einmal alles. Ich habe sie seitdem nie mehr gesehen, aber einmal möchte ich sie noch anschauen dürfen. Es ist das Einzige, was ich noch will.« »Wo hast du sie denn gesehen?« fragte Tschiklin. »Hier, in dieser Stadt.« »Dann war es die Tochter des Kachelfabrikanten«, erriet Tschiklin. »Aber wieso?« sagte Pruschewski. »Das verstehe ich nicht.« »Auch ich bin ihr im Juni begegnet, und auch ich habe es versäumt, sie anzusehen. Aber dann, nach einiger Zeit, spürte ich etwas in meiner Brust, wenn ich an sie dachte, gerade so wie du. Du und ich, wir sind ein und demselben Menschen begegnet.« Pruschewski lächelte verhalten. »Aber wieso denn?« »Ich werde sie dir bringen, und dann wirst du sie wiedererkennen. Hauptsache, sie ist noch am Leben.« Tschiklin konnte sich sehr wohl in Pruschewskis Kummer hineinversetzen. Er selbst hatte ihn ja, wenn auch wenige beständig, durchlitten. Wegen jenes schmächtigen, fremdartigen, leichtfüßig vorübereilenden Menschenkindes, das ihn wortlos auf die linke Wange geküsst hatte. So standen sie beide, ob nah, ob fern, ständig im Banne ein und desselben sonderbaren Zaubers. »Inzwischen ist sie wohl eine alte Frau«, sagte Tschiklin, »abgearbeitet, im Gesicht aschgrau oder rot geädert vom vielen Kochen.« »Ja, sicher«, bestätigte Pruschewski. »Es ist ja inzwischen viel Zeit vergangen, und wenn sie noch lebt, ist sie ausgebrannt und verkohlt.« Sie waren am Rande der Schluchtengrube angelangt. Hätte man doch viel früher begonnen, den gewaltigen Abgrund für das Gemeinschaftshaus auszuheben, dann wäre auch jenes von Pruschewski herbeigesinnte Wesen hier anzutreffen, jung und unversehrt. »Höchstwahrscheinlich ist sie jetzt eine von den fortschrittlichen Frauen und in unserer Sache tätig«, sagte Tschiklin. »Wer in der Jugend verschwenderisch mit seinen Gefühlen umgegangen ist, der wird nachher klug.« Pruschewski betrachtete den umliegenden leeren Naturbereich, und es schmerzte ihn, dass die vermisste Geliebte und andere wichtige Menschen verloren auf dieser sterblichen, keinerlei Geborgenheit bietenden Erde leben mussten. Und er teilte Tschiklin eine weitere betrübliche Tatsache mit. »Ich weiß nicht einmal, wie sie aussieht. Was machen wir, wenn sie nun kommt?« »Dein Gefühl wird sie dir zeigen. Wie viele von uns Vergessene gibt es auf der Welt. Schon allein aus Gram wirst du dich ihrer entsinnen.« Pruschewski erkannte, dass Tschiklin recht hatte. Und um sich seine Gunst nicht zu verscherzen und zu zeigen, dass auch ihm an pünktlichem Arbeitsbeginn gelegen war, zog er seine Taschenuhr. Auf Tschiklin zu kam Safronow im Intelligenzlerschritt mit tiefsinniger Miene. »Wie ich höre, Genossen, haben Sie hier Ihre Tendenzen fallen lassen. Deshalb muss ich Sie bitten, in dieser Hinsicht passiver zu werden, denn inzwischen bricht die Produktionszeit an. Und du, Tschiklin, solltest Kaslow im Auge behalten. Er geht auf Sabotagekurs.« Zur nämlichen Zeit saß Kaslow in trübe Gedanken versunken beim Frühstück. Seine revolutionären Verdienste kamen ihm unzureichend vor, der vor ihm tagtäglich erbrachte gesellschaftliche Nutzen zu gering. Er war bald nach Mitternacht erwacht und hatte bis zum Morgen keinen Schlaf mehr gefunden, gemartert von der Erkenntnis, dass sich das organisatorische Hauptaufbauwerk ohne seine Teilnahme vollzog, weil er nur in einer Schlucht, nicht aber im gigantischen Leitungsmaßstab wirkte. Gegen Morgen fasste Kaslow den Entschluss, in Invalidenrente zu gehen, um sich gänzlich für das gesellschaftliche Wohl aufzuopfern. So brach sich unter Qualen sein proletarisches Gewissen Bahn. Als Kaslow seine Überlegungen Safronow mitteilte, erklärte ihn dieser für einen Parasiten. »Kaslow, du willst bloß ein Extraprinzip haben, aus den Arbeitermassen austreten und weit wegkriechen. Mit anderen Worten, du bist eine klassenfremde Laus, die immer zu ihren Außenkurs steuert. Du solltest, wie man so sagt, lieber still sein«, sagte Kaslow, »sonst bist du gleich auf der schwarzen Liste. Weißt du nicht mehr, wie du mitten in der Kollektivierungskampagne einen Kleinbauern dazu angestiftet hast, seinen Hahn zu schlachten und zu braten? Weißt du das noch? Wir wissen, wer die Kollektivierung schwächen wollte. Wir wissen auch, was du für einer bist, du Hundertprozentiger.« Safronow, der seinen Idealismus ständig von Alltagsleidenschaften umrandet sah, ließ Kaslows durchschlagende Argumentation unbeantwortet und entfernte sich freidenkerischen Schritts. Er legte wenig Wert darauf, in Beschwerdebriefen erwähnt zu werden. Tschiklin ging zu Kaslow hinüber und fragte ihn, was es denn gäbe. »Ich gehe heute zur Sozialversicherung und lasse mich auf Rente setzen«, teilte Kaslow mit. »Dann kann ich allerwärts gesellschaftlichen Schaden und kleinbürgerlichen Aufruhr verhindern.« »Die Arbeiterklasse ist nicht der Zar«, sagte Tschiklin. »Sie hat keine Angst vor Aufruhr.« »Na und?« »Trotzdem ist es, wie man so sagt, besser aufzupassen.« Jatschew war auf seinem Karren näher gekommen und rollte anlaufnehmend zurück, raste dann auf Kaslow zu und rammte ihm aus voller Fahrt den Schädel in den Unterleib. Kaslow kippte vor Entsetzen hinten über und zugleich verging ihm die Begierde nach größtmöglicher gesellschaftlicher Nützlichkeit. Tschiklin aber bückte sich, stemmte Jatschew samt Equipage hoch und schleuderte ihn seitlich in die Gegend. Jatschew, dem es gelang, sich fliegerisch im Gleichgewicht zu halten, sendete von seiner Flugbahn folgende Worte an Tschiklin: »Aber Nikita, wofür? Ich will doch nur, dass er die beschädigten Rentestufe 1 kriegt!« Sodann zermalmte er im Fallen das Gefährt zwischen seinem Körper und der Erde. »Geh nur«, sagte Tschiklin zu dem am Boden liegenden Kaslow. »Wir werden wohl einer nach dem anderen nachkommen. Na los, rapple dich schon hoch!«